Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute ist der Teil 2 unserer Japan-Kulturfolge Locations, die echten Tokioter Drehorte, die ein Vorbild waren für sehr, sehr viele Sailor Moon Orte. Und da habe ich wieder zu Gast Flora. Hallo Flora. Hi. Und ja, du hast eine super Liste vorbereitet. Habe ich. Und ich, ja, da freue ich mich drauf. Ja, ich muss ja sagen, natürlich ist das für mich, ich hoffe, dass sich andere Leute da auch so für interessieren, wie sehr ich mich dafür interessiere, muss ich sagen. Aber das ist einfach, ich finde das so schön, wie viel doch echt ist und wie viel man denkt, das kann doch gar nicht echt sein und dann ist es doch echt. Das sind so random Sachen und das ist so eine Liebe zum Detail und so eine Einbettung dieser Serie in die echte Welt, die ich fast sogar echt rührend finde. Und ich finde das total schön, dass man jetzt über 25 Jahre später noch nach Tokio gehen kann und man kann die echten Orte alle sehen. Ja, weil es sind doch so viele. Ich finde das schön und ich finde es auch überraschend. Gerade weil ja die Ästhetik vom alten Anime dieser alte Aquarell, ja. Mit den Pastellfarben, die ist sehr schön, aber die sieht nicht sehr nicht sehr realistisch aus. Und genau. Dass aber alles realistische Orte sind, das finde ich schon, ich finde es schön. Ja, ich mag auch sowas. Ich, total toll. Ich mag ja auch die Live-Action-Versionen von allen möglichen Zeichentrick und Anime-Sachen, gerade weil es echte Orte sind und ich finde das natürlich auch schön für jeden wirklich passionierten Muni, der dann doch mal in Tokio unterwegs ist, dass man sich ganze Touren schneiden kann mit lauter Drehorten, die es so gibt und die auch so noch da sind. Auch wenn natürlich viele Landmarks der alten Serie, wie wir das letzte Mal schon erzählt haben, wie eben dieses typische Asabu-Juban-Schild, von dem ich früher mal dachte, dass es ein Gebäude ist, zwar nicht mehr gibt, aber gerade mit Crystal, das auch noch erneuert wird, aber viele Sachen tatsächlich auch neu sind, gerade weil, oder auch noch da sind, gerade weil ja auch die alte Serie schon ganz viele Gebäude, die gerade erst errichtet wurden, mit eingenommen haben, die es natürlich noch gibt. Ja, das ist schon klasse. Und ich finde auch überraschend, wenn es dann Dinge sind, die einem so total unrealistisch vorkommen und du sagst, ja klar, gibt es die Mugen Academy und ich was? Ja, es gibt sie und sie ist tatsächlich, da kommen wir gleich drauf, aber sie ist tatsächlich auf einer Insel in der Tokyo Bay. gut, also ich fange einfach mal meine Liste durch, oder? Ja. Gut, also das Erste, was ich in meiner Liste habe, das kommt überraschend oft vor in der Serie und vor allen Dingen schon überraschend früh. Wir haben in der Serie einen Radiosender, der heißt Radio FM Nummer 10. Ja. Nummer 10 ist dabei ein Wortspiel, denn Juban heißt Nummer 10, weil es der 10. Distrikt damals war. Die waren durchnummeriert. Und deswegen, gerade mit so einem spielerischen Namen, denkt man sich, ja, das kann ja gar nicht stimmen. Aber es ist tatsächlich die Originallocation von Radio Japan. Und wir sehen die in der Serie ständig. Wir sehen die in der ersten Staffel mit Jedite. Wir sehen die später wieder, wenn da die Three Lights drin sitzen. Und das ist es. Wir sehen das Gebäude von außen, wir sehen das Gebäude von innen und es ist genau dieses Gebäude. Kann man auch heute noch besichtigen. Okay. Geht da rum. Okay. So. Ne, ganz kurz, ganz klein, aber das ist meine erste Location, die es halt wirklich gibt. Die zweite finde ich auch mega spannend. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass die Macher vom Anime, einfach weil Toei und vor allen Dingen als Asahi Television, der Fernsehsender, auf dem Sailor Moon als allererstes lief, in Roppongi sind, dass während Naoko relativ viel in Asabu-Juban genommen hat, der Anime relativ viel aus der Gegend von Roppongi als Inspiration genommen hat und auch als Locations genommen hat. Roppongi, der Name Roppongi, das ist halt auch, wie gesagt, so, es ist kein Bezirk, sondern wieder ein kleinerer Stadtteil. Und der ist direkt neben Asabu-Juban. Und Roppongi heißt übersetzt 6 Bäume. Der Name kommt aus der Feudalherrenzeit und war eben eine Anspielung an sechs Familien, die da lebten, deswegen sechs Bäume. Aber es gab dort tatsächlich und gibt dort auch immer noch einen sehr legendären Baum. Im 13. Jahrhundert ist dort nach der Legende nach ein Apostel des japanischen Buddhismus hingegangen, Shinran hieß der, hat seinen Stab rückwärts in die Erde geschoben und hat gesagt, wenn hier quasi das Leben blüht, im Tempel Senpukuji, wenn hier das Leben blüht und es hier gut geht quasi, dann wächst daraus ein Baum. Und dort steht ein 750 Jahre alter Ginkgo-Baum, der das eben sein soll. Der ist riesig, der ist ausgewurzelt, der ist irgendwann in den Klasse. 50er Jahren soll der mal abgebrannt sein, ist danach aber trotzdem wieder mit neuem Leben gesprießt und der steht dort immer noch, eben im Tempel Senpukuji. Und in Roppongi, ganz in der Nähe von den Asahi Television Studios. Und der ist die Vorlage für den Doomtree, für den Makaiju aus dem Makaiju Arc. Der sieht so ein bisschen so aus, wie dieser Baum in Sailor Moon. Und das ist einer von Das den heißt, die haben sich überraschendsten. gesagt, wir brauchen einen Baum und gehen darüber und haben Skizzen gemacht, oder? Ja, genau. Und Aha. haben sich diesen 750 Jahre alten Baum der Weisheit genommen. Was ja Das naheliegend ist. finde Und ich die Sache super. ist, ja, und vor allen Dingen, der Makaiju-Arc, dieser Alien-N-Arc, der ist ja nur vom Anime. Den haben die sich ja ausgedacht. Ja. Das heißt, allein diese Idee, nehmen wir mal einen Baum, Ja. ne, ist auch naheliegender, wenn man die ganze Zeit an so einem Baum vorbei, der irgendwie diese riesige Legende um diesen buddhistischen Apostel hat. Ist, ja, finde ich total spannend. Und ja, auch diesen Baum, den gibt es noch, den kann man besuchen. Der Makaiju-Baum, schrägstes Ding, wovon dem man denken könnte, ist tatsächlich echt, kann man besuchen. Damit habe ich auch nicht gerechnet, ja. Genau, ja. Also der wäre weit oben auf meiner Liste, weil ja, Ja. Bäume. Ja. Genau. Und eben um die Ecke vom Tempel Senpukuji, wo eben dieser Makaiju-Baum tatsächlich steht, sind die Asahi Television Studios. Das ist also quasi, wie gesagt, ist der Broadcaster. Das ist wie das bei uns im ZDF und RTL 2 kam damals, ist das der Broadcaster, auf dem Sailor Moon das erste Mal kam. Aber dieses Gebäude selber hat Sailor Moon auch sehr oft benutzt. Das war zum Beispiel auch im Makaiju Arc. Wenn du dich daran erinnern kannst, es gab diese Episode, wo Screen-Tests für eine Dramaserie gemacht wurden. Nicht Wo die dann wirklich, aber wo die dann okay. alle eingeladen wurden, die Mädels Usagi eben nicht und Mamoru da auch noch Teilzeit gearbeitet hat, und die Mädels dann alle erweckt wurden, weil Sailor Moon hat sich doof angestellt und Luna konnte es nicht mehr mit ansehen. Das ist auch eine Folge in A, wo die Mädels dann ihre Erinnerungen wieder bekommen und das spielt in einem Filmstudio, Okay. nicht in, genau. Das ist auch wieder genau dieses Gebäude mit genau den Innenräumen, so wie es in den 80er Jahren aussah. Das Gebäude steht auch heute noch. Das kann man, also es ist, innen ist es remodelt, aber außen sieht es noch genauso aus wie in der Serie. Okay. Also ich weiß, dass es zum Schluss im Galaxia in den Endepisoden Genau, auch das ist Episoden genau. in einem Fernsehstudio gab. Ja, aber das sind direkt die Toei Animation Studios. Ah, okay. Das heißt, ne, das sind zweierlei. Aber Okay. ja, die Toei Animation Studios, das ist ja, wie gesagt, das Haus, in dem Sailor Moon überhaupt gezeichnet und animiert wurde, wurde später gemacht zu Ginga Television. Das haben wir in der gesamten letzten Staffel, haben wir das gesehen. Da wo die ihre Büros hatten, da wo die Senshi dann am Ende, als sie dazu gestoßen sind und einer nach dem anderen gestorben sind, das ist alles in deren eigenen Toei Animation Studios gemalt. Okay. Und das finde ich auch irgendwie total poetisch, ne? Dass sie ihre letzte Staffel, dass sie diesen riesigen Endkampf in ihren eigenen Häusern Ja. zeichnen. Das finde ich niedlich. Und Ja, das dann, ja. ich bin. Es gibt. Ja, es ist okay, würde ich auch sagen. Ich finde es nicht so episch, ehrlich gesagt, in einem Fernsehstudio zu sein. Naja, trotzdem finde ich für die Aber Zeichner eben schön, irgendwie die erste klar. Staffel. Also das ist ja vor Also allen Dingen, du bist das dann ja über verstehe ich vor den. allem eher in PGSM, wenn sie eine Location brauchen, wo keine anderen Leute drin rumtreten, dass sie dann sagen, okay, dieses Studio können wir mal für ein paar Stunden haben. Es Ja. gibt in PGSM auch einen Kampf von Kunstleiter gegen Sailor Moon, der in einem Fernseher, also wo sie rennen durch ein Gebäude und sind plötzlich in einem Studio, scheuchen die Leute raus, die drin sind und kämpfen. Und da hat man eben da eine echte Location gebraucht, die man die einfach, die man ohne Leute haben konnte. Und dann klar, ein Studio kann man sich so, wie man es braucht, und die Technik ist dann auch da, aber in der Animation hätte ich jetzt, also wäre nicht so naheliegend, hätte ich, glaube ich, doch lieber eine Mega-Stadtansicht genommen Ich als meine, Animator, aber ja. man kann es machen, klar. Also ich finde es halt, also für die Position der Person, die es zeichnet, finde ich das sehr süß. Ja. Für, ne, für dieses Studio, das über Jahre hinweg ja diese Serie gezeichnet hat. Dann zu sagen, der größte Obermotz, wo ist der? Der ist in der Astral irgendwas hinterdimensionalen Ebene oder kommst du durch unseren Ja. Aufzug? Ja. Und das finde ich schon irgendwie süß. Aber ja, vor allen Dingen, man hat es ja auch die ganze Zeit genutzt. Wir hatten ja, das ist ja auch im Endeffekt so ein selber Bildstil, ähnlicher Bildstil gewesen wie schon in S. In S haben die Witches Five ja auch alle in ihren Büros gesessen. Und damals war es aber im Mugen, also Ja. Infinity. Und jetzt ist es halt wieder so ein Großraumgebäude. Und wenn die da sitzen und sich diesmal ein Großraumgebäude nehmen, um das zu machen, warum nehmen sie nicht ihr eigenes? Gut, Und das warum finde nicht? ich. Ja. Ja. Naja, aber es ist trotzdem dieser Keller mit den Heizungsrohren und so, das ist Ja, schon natürlich, aber so sind die ja immer an. sehr Genau, so viel sind die ja alle. viel spektakulärer. Ja. Aber ja, Ginga Television sind die Toei Animation Okay. Studios. Wer sich also immer schon mal Ja, und Ginga heißt ausgedacht hat, Galaxis. genau, Das Ginga heißt Galaxis, genau. deswegen da die Galaxia Genau. Endszenen zu machen, ist natürlich auch cool. Aber andererseits Genau. auch ein bisschen zu sehr direkt, Ja. ja. Aber wer schon immer mal saß, vielleicht so ein bisschen sich für Animationen interessiert und gefragt hat, wie sah es denn in den 90ern so aus bei denen, als sie das gezeichnet haben, der muss nur diese Folge und auch die Folge, ich weiß nicht, ob es eine S- oder eine Super-S-Folge war, mit diesen beiden Animationsmädchen, die an dem Sailor Ja, V das ist Anime klasse, ja. drehen. Und Das ist andererseits auch. die Idee zu sagen, okay, das ist jetzt so eine Art begehbares Museum für die 90er Jahre und die Locations, das finde ich jetzt wieder cool. Zu Ja. sagen, wie hat es damals dort ausgesehen? In einem Fernsehstudio, in einem Animationsstudio, Genau. etc. Ja, das ist Genau. schon Und das cool. ist, wie Ja. gesagt, das ist dieselbe Location. Die haben Ja. sie zweimal. Wenn man sie nebeneinander hält, die sehen sich auch sehr ähnlich. Okay. Das haben andere Leute gezeichnet, aber man merkt schon, dass das dasselbe Ding ist. Gut. Gut. Dann komme ich jetzt tatsächlich Nee. zur Mugenzu Island. Infinity, also Mugen heißt ja einfach nur Infinity, also Unendlichkeit. Aber die Mugenzu Island gibt es wirklich und die heißt ohne Scheiß Tennozu Island. Okay. Also die Tennozu Island, die ist, also an sich ist das im Shinagawa Ward. Der Shinagawa Ward ist direkt an Minato angeschlossen. Minato und Shinagawa machen aber so eine kleine Kurve. Das heißt, wenn du dir das auf der Map anguckst, dann ist direkt, Dann ist es wieder so ein Nachbarschaftsding. ja, es ist totales Nachbarschaftsding, aber es ist vor allen Dingen, die Tennozu Island ist direkt neben Odaiba. Und Odaiba ist auch größer und länger. Und warum aber Odaiba zu Minato gehört und Tennozu schon zu Shinagawa, ist total unlogisch. Aber da hat einfach irgendwer die Linie gezogen. Aber deswegen, ja, eigentlich ist es ein anderer Bezirk, aber das ist trotzdem, das liegt direkt daneben. Das Okay. ist, da kannst du vor allen Dingen von Nita, also da, wo Keio ist, was angenachbart ist zu Asabujuban, kannst du da zu Fuß rüberlaufen. Also das ist nicht weit, auch wenn es jetzt ein anderer Bezirk ist. Aber ja, die Tennozu Island ist eine menschengemachte Insel in der Tokyo Bay, genauso wie Odaiba. So ein bisschen futuristisch, Hightech. Dort kommst du mit einer Monorail an, genauso sind dieselben Monorails, mit denen du auch nach Odaiba fährst, weil es, wie gesagt, direkt daneben ist. Ich schaue mir das wirklich gerade an. Genau. Und auf der Tenosu Island ist ein Gebäude, das heißt Tenosu Sphere Tower. Und dieser Tenosu Sphere Tower, der ist, also der war damals, war der mega hyper moderne Architektur. Der ist 1993 fertiggestellt worden und eröffnet worden, also genau zu der Zeit, an dem S gezeichnet wurde. War also wieder einer dieser Gebäude, die hochmodern waren. Und das Gebäude selber ist ein Hochhaus, das an den Ecken quasi so Kerben hat und oben nach außen so ein bisschen nach außen gewölbt ist. Das kann man in Crystal sehr gut sehen, da haben sie das Gebäude ja wieder benutzt. Da gibt es sehr gute Stills von, wenn man hochfilmt. Und es ist, als hättest du ein Foto genommen. Es ist dieses Gebäude. Das echte Gebäude, das Tenosu Sphere Tower, das eben für die Mugen Academy, für die Infinity Academy genommen wurde, ist keine Schule, logisch, sondern ist ein Bürogebäude. Da sind vor allen Dingen IT-Firmen drin. Aber es sieht exakt genauso aus. Es ist einfach dieses Gebäude auf dieser Insel. Und zu diesem Gebäude gehören noch zwei Convention Centers, einmal die Art Sphere und das Sphere MAX. Und Michiros Konzerte, wenn wir die gesehen haben, die waren immer in dem Art Sphere. Auch das ist dasselbe Gebäude. In der Nähe dort ist noch etwas, das nennt sich Seaford. Das ist, weil obwohl das Okay, Gebäude, die Moment, auch Tenosu Sphere. ganz kurz, sorry. Ich muss den Browser schließen, es haut nur irgendwie, es stört meinen Discord, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe Odaiba gefunden, aber nicht die Tenosu. Tenosu Sphere Tower, Ja. also Tenosu, Aber ich muss, die Isle, ja. das ist mini klein, direkt daneben. Wenn du Odaiba Ja. gefunden hast, hast du schon gesehen. Wahrscheinlich, ja. Also es ist direkt daneben. Aber es stört hier, also es ist doch, glaube ich, von der ein bisschen viel für meinen armen Also, alten Computer, ja. genau. Also Richtung Schwer mir ja noch Land, ne? auf Das Google ist, Maps rumzureisen, ja, genau. deswegen. Das ist Land Tenosu Odaiba. Das ist nicht auf der anderen Seite Also Richtung Odaiba kann Odaiba. man nicht verfehlen. Odaiba kann man nicht verfehlen. Und es ist genau neben Ja. Odaiba. Du fährst also quasi durch nach Odaiba. Okay. Über die Tenosu Isle. Je nachdem, wovon du kommst, da sind ja noch ein paar mehr Inseln. Ja. So. Aber ich kann echt nicht fassen, dass es das gibt. Weil Ja, es gibt das das. sieht so krass nach einem Anime-Ding aus. Also das sieht Nee, es wirklich. gibt es. Es gibt es. Die Skyline gibt es. Vor allen Dingen auch mit diesen drei Gebäuden. Es sind eigentlich vier und sie heißen Towers. Aber ja, auch diese Skyline gibt es. Aber ja, das erste sieht man in Crystal sehr, sehr gut. Im ersten Stock der Mugen Academy, die sieht anders aus als der tatsächliche Tenosu Sphere Tower. Das ist so ein bisschen, das ist dieses riesige runde Fenster, das so ein bisschen aussieht wie so eine Blume und gefächert, fast so wie so ein halbes Mandala aussieht. Und da habe ich auch wirklich gedacht, okay, das sieht anders aus, das haben sie sich dann dazu ausgedacht, damit die Schule einen coolen Eingang haben. Nein, haben sie nicht. Es gibt ein anderes Gebäude, das einfach genau so aussieht. Und sie haben die Gebäude einfach zusammengezeichnet, also zusammengeführt. Und das ist nämlich auch dort in der Nähe, die Seaford Square Hall. Da sieht eben der erste Stock genauso aus wie dieser Eingang von der Mugen Academy. Das ist klasse, ja. Und ist direkt an der Tenosu Monorail Station. Also da kommt man sogar zuerst vorbei, wenn man da das besuchen möchte. Und ja, drumherum um diese Seaford Square Hall sind diese drei Gebäude, in echt heißen sie die Towers, die dann als diese drei Gebäude von den Outers gemacht wurden, ne? Der Michiro Tower etc. und so weiter. Der Kaio und der Tenno und so weiter Ja. Tower. Das sind die, aber eigentlich sind es vier. Okay. So. Ich frage mich, was der Architekt sich gedacht hat, als es dann im Anime als ein Schurkenunterschlupf benutzt und von Sailor Moon Ja, pulverisiert wurde. vor allen Dingen, das Einerseits war ist ja. es total cool, wenn so ein Gebäude Ja. verwendet wird, andererseits, naja, sie haben es zerstört. Sie haben es zerstört. Und es war ja ganz frisch erst fertiggestellt, ne? 93 wurde Okay. dieses Ding Ja. fertiggestellt. Das, Und das, schon wird es im nächsten Anime und wieder schon wird's, runtergerissen. genau. Genau. Ja. Aber ja, genau, das ist es halt. Die haben halt sehr, sehr häufig ganz modern fertiggestellte Gebäude genommen und die einfach sofort benutzt im Anime. Was ja auch natürlich auch für die Leute, neue Gebäude, wenn die gebaut werden, man kennt ja nicht jedes Gebäude in der Ja. Stadt. Aber man kennt durchaus, wenn das irgendwie groß in den News ist, was jetzt eben neu gebaut wird. Ja. Und es ist ja somit auch sehr schlau, genau die Sachen dann eben zu benutzen, vor allen Dingen für die Langlebigkeit. Ja. Und was zu machen, was vielleicht, ja, gerade in dem Moment die meiste, ja, Aufmerksamkeit hatte, wo man auch selber vielleicht als jemand, der zeichnet, darauf achtet, wie designen die eigentlich ihre Gebäude, und dann schaut man, Genau. was sind aktuelle Designs. Genau. Und ja, es ist ja wirklich richtig aktuell, ja. 93 ist erst rausgekommen, 93 wurde dieses Gebäude fertiggestellt. Also, Ja, das. aktueller kann es ja gar nicht sein. Genau, ein Und das Jahr ist vorher auch haben sie das ja ein schon mal. Hingucker für die, die es nicht mitgekriegt haben. Wie, was steht denn da jetzt plötzlich? Genau. Ich denke schon, Ja. das ist clever, ja. Und dann natürlich, wenn es kein Gebäude ist, das seit 1000 Jahren schon irgendwie da steht und sagt, das ist jetzt übrigens die neue Schule von, ein neues Gebäude zu nehmen und da was Neues reinzupacken, ist ja natürlich auch nicht ganz so dumm. Ja. Aber ja, es ist also, ne, das sind alles so kleine Mini-Details mit Patience, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man zu der Zeit eben Kind in Japan war, Ja. wie immersiv diese Serie war. Ja, also ich hatte keine Vorstellung. Eben. Und es wohnt auch nicht, also ich denke, viele, die nicht in Tokio gewohnt haben, viele japanische Kinder, für die war das jetzt auch nicht das, Ja, was man natürlich. schon kannte. Wobei natürlich trotzdem einige Sachen, das sieht man ja auch immer, in den Skylines sind manchmal die richtigen oder nur kurz ab, klein abgeänderten Namen der Großketten Geschäfte. Das heißt, du hast schon gesehen, dass dann da eben abklatscht. Du hast immer mal wieder, siehst du einen Kombini, der falsch heißt. Und immer mal wieder siehst du etwas, was Tokyo Hands Ja. ist. Das ist so ein ganz großes. Ich möchte es nicht mit Walmart vergleichen, weil Walmart hat so ein bisschen schlechtere Qualität, während Tokyo Hands ganz gut, richtig gute, aber trotzdem bezahlbare. Aber das ist so ein Warengeschäft, wo du alles Mögliche bekommst. Und das gibt's auch schon immer. Und das siehst du ständig in der Skyline. Das heißt, solche Läden, die wir gar nicht mitbekommen und die, wie gesagt, neue Namen bekommen, so ein bisschen abgeändert, damit es nicht Ja, genau der Name ist. das machen die Cartoonisten bei uns auch, die nennen es Lüdl statt Lidl. Genau sowas. Ja. Exakt genau sowas. Zum Beispiel haben 7-Eleven ist ja der größte Ja, Konbini-Markt dort. okay, das habe ich auch schon in Sailor Moon gesehen, dass es nur Seven heißt oder nur Eleven, Genau, es heißt irgendwie so. Seven Mart oder Ja, sowas, genau, oder nur sowas. sowas. Ne? Sowas siehst du ständig. Aber natürlich weiß jedes japanische Kind, das das sieht, Ja. ne, genauso wenn wir hier einen Lüdel sehen Ja. würden, weiß auch jeder, was Bescheid ist. Das heißt, auch für die nicht unbedingt in Tokio sind, ist es trotzdem immersiv. Sie sehen trotzdem, das ist meine Welt. Und Ja. das ist halt natürlich, ne, das bringt es nochmal so ein bisschen mehr dich als Kind mehr rein und mich als Mensch, der dann später als erwachsene Frau in Japan durch die Gegend läuft und Dinge entdeckt, die ich nicht entdecken kann, weil ich noch nie da war, aber ich habe sie in einem Anime gesehen, als ich klein war. Mir gefällt es auch, dass es da spielt, wo die Leute wirklich sind, wo Naoko Genau. Takeuchi war, wo die Animatoren waren, und nicht, dass sie es Genau. nach Tokio verlegt haben, weil man eben in Tokio sein muss, sondern sie waren eben in Genau. Tokio. Genau. Und wären sie in Osaka Eben. gewesen, hätte es da gespielt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich mit auch ein Zutun war zu dem Erfolg. Dass es so echt war. Ja, dass es so echt war. Dass die kleinen Mädchen einfach auch total dran geblieben sind, weil nicht nur war es eine echt schöne Story, sondern es war halt auch einfach irgendwie echt. Ja. Das ist was, Gut. was an uns natürlich ein Stück weit oder an mir Ja, zumindest total. vorbeigegangen ist, aber Total klar. vorbeigegangen. Ja. Das müsste ich, ja, da müsste man, oh Mann, mal Ich jemand meine, ich kenne das fragen ja auch können, hier. der Es es gibt. damals gesehen hat als Kind. Ja, total. Aber ich meine, ich muss In sagen, Japan. Ja. es gibt ja immer mal Filme, die dann auch in Berlin spielen. Und Ja. dann kann der Film ein bisschen schlechter sein, aber ich freue mich total, wenn ich Locations sehe oder wenn die in Ja. der Bahn sitzen oder wenn das einfach alles richtig ist. Und das ist bei Sailor Moon ja eben genau der Fall für Japaner. Das sind die richtigen Busse, das sind die richtigen Bahnen, das sind die richtigen Flüsse, das Ja. sind die richtigen, ne, das sind die richtigen Läden, auch wenn man sie umbenannt hat. Ja. Und das ist ja, doch, würde ich sagen, also für mich, da das für mich einen ähnlichen Effekt hat, wenn ich Berlin sehe, Ja. glaube ich schon, dass das Bei für mir den Stuttgart, Japaner. das mag ich auch. Aber ich schaue Ja. nicht allzu viel, aber es gibt ja manche Filme, wo ich denke, okay, an der Ecke, genau, dass sie die Ecke genommen haben zu drehen, das finde ich jetzt schon interessant. Und ja, man ist da selber natürlich schon hunderte Mal vorbeigelaufen. Ja, total. Ja. Gut, ein Ding, das wir auch sehr, sehr oft sehen und ich immer verwirrend fand, weil ich dachte, der Sumida River, der Sumida Fluss, der läuft doch nicht durch Asabu Juban. Warum sind die ganze Zeit da irgendwo am Wasser? Mhm. Und wir sehen das ständig. Aber da gibt es doch überall Kanäle, oder? Genau, darauf komme ich hinaus. Es sind Kanäle. Ja. Also wir sehen das, also Amy in ihrer S-Episode, wo sie dann mit Chiro dieses Wettkampf-Schwimmen hat, da sehen wir sie übers Wasser starren. Wir sehen Mamoru, sehen wir übers Wasser starren und Usagi im Fluss sehen, während er da joggt in der Sleeping Beauty-Episode. In der Red Butler-Episode sehen wir ständig diese Kanäle mit diesen ganz, ganz großen Zementwänden. Und die laufen tatsächlich, also die teilen, also Asabu Juban und Mita. Also Mita ist fast umzäunt von diesen ganz hohen Zementkanälen. Das sind Entwässerungsgräben. Ja, das sind, für Flut in genau. Für Hochwasser, oder? Genau. Das ist, also das alte Edo hatte ganz, ganz, ganz viele Flüsse. Mhm. Die meisten dieser Flüsse wurden halt komplett eingedämmt und eben so viele von denen eben als Entwässerungsgraben noch komplett so ein kleines bisschen gezeigt, aber eigentlich gelassen. Die Edo-Zeit und auch davor von Tokio ist sehr, sehr, sehr durch Umweltkatastrophen, überhaupt Katastrophen geprägt. Es hatten sich eigentlich immer Feuer mit Überflutungen abgewechselt. Mhm. So sehr, dass es damals als schlechtes Omen galt, wenn mal 2 Jahre nichts passiert ist. Ja, wie in Köln, wenn das, wenn nicht der Keller überflutet wird. Genau. Stimmt genau. Was nicht. Ja. Aber ja, deswegen, das war gang und gäbe dort. Aber deswegen hat man irgendwann angefangen, überall eben diese Entwässerungsgräben zu bauen. Und die gibt es ganz, ganz, ganz viel in Asabu Juban. Tatsächlich habe ich, als ich das letzte Mal dort gewohnt habe, vor ein paar Jahren in einem Airbnb direkt an so einem Entwässerungsgraben gewohnt. Und diese kleinen Brücken dazwischen sind einfach exakt genau diese Brücken, die wir ständig sehen, Sailor Moon, wo die immer rüberlaufen. Ja. Das haben wir in der Manami-Episode, wo Agi an so einem Ding steht. Das haben wir, wie gesagt, eben, wenn Mamoru da beim Joggen rumträumt. Mhm. Das sind exakt genau diese kleinen Brücken, Fußgängerbrücken mit diesen blau mintgrünen Railings für die Fahrräder, die einfach über diese Flutgräben runden können, die ganz, ganz hoch sind. Und du kannst auch da entlanglaufen an manchen Stellen, genauso wie in der Red Butler-Episode das eben passiert ist. ja. Und ja, diese, vor allen Dingen, diese Gräben sehen auch in anderen Teilen von Tokio ein bisschen anders aus. In Waseda gibt es ja auch ganz, ganz viel. In Waseda sind die auch wunderschön, weil in Waseda wachsen da Kirschblüten entlang. Mhm. Das heißt, in der Kirschblütenzeit, wenn die Blüten fallen, dann sind die gesamten Kanäle, du siehst kein Wasser mehr, du siehst nur noch Blüten. Da habe ich schon Fotos gesehen. Ja, ja, das ist wunderschön. Ja. Aber ja, die sehen ganz anders aus, als die zum Beispiel in Asabu Juban, zwischen Asabu Juban und Mita. Und die wir sehen in der Serie, sind wirklich exakt genau die aus Asabu Juban und Mita. Mhm. Die haben nicht irgendeinen Flutgraben genommen, die haben wirklich den genommen, der da um die Ecke ist, tatsächlich in Asabu Juban. Die haben wirklich die Brücke genommen, du kannst dich da hinstellen und du kannst dich umdrehen, um zu gucken, wo ist das Gebäude, was im Hintergrund war. Okay, das ist echt super, ja. Ja, und es ist so genau, haben sie das genommen. Also ich kriege jedes Mal, wenn wir so, wir haben ja jetzt schon eine Folge aufgenommen und eine Episode und hier jetzt wieder, ich kriege immer so kleine Flashbacks zu den Episoden und dann für eine Sekunde das Gefühl, da zu stehen. Genau. Wenn ich höre, das gibt's wirklich. Ja. Und das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Ja, ich habe noch 2 Punkte und dann noch so generelle. Mhm. Aber eins, was wir auch ganz exakt genauso sehen, wie wir es aus der Serie, also aus dem Film kennen, ist der Botanische Garten aus dem ersten Film, aus dem R-Film, dem Geheimnis der Rose, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie sowas. Das mit Fiore und Mamoru. Ah. Da haben wir eine Eingangsszene, fahren sie mit dem, auch noch im Vorspann, fahren sie mit dem Bus zu einem botanischen Garten. Und dieser botanische Garten ist der Jindai Botanische Garten in einem Bezirk, der ist Chifu. Mhm. Oder Tofu. Tofu heißt er. Und dort gibt es ein riesiges Glashaus, das exakt genau dieses, also die absolut abgemalte Struktur ist dieses Hauses, wo die vorstehen. Und dort ist auch tatsächlich ein Rosengarten davor. Also, das heißt, selbst die Blüten dort, Okay, gut, die man ja. sieht, sind die richtigen. Und ja, davon, also jeder, der mal dort war, man wirklich, man, selbst wenn man sich auch nur so ein bisschen an den Film erinnert, man erkennt es wieder. Das ist, selbst wenn man da nicht mal ganz, wenn man da Ja. nicht ganz genau hingeguckt hat und das nicht vor Augen hat, wenn du da stehst, hast du es wieder vor Augen. Weil es wirklich, du hast ja im Film, du Ja. hast diese Panoramaszene mit diesem riesen Garten vor dir und im Hintergrund ist dieses Glashausgebäude, dieses relativ breite, sphärenartige. Und es ist einfach genau das. Ja, wie kannst du eine Sekunde lang nicht fotografieren, wenn du dort bist? Ja, es ist unfassbar. Ja. Ja. Okay, und jetzt kommt noch mein letztes auf meiner Liste, wo ich wirklich gedacht habe, das zum Teufel mussten sie sich jetzt ausgedacht haben. Weil, also, japanische Friedhöfe, eigentlich wirst du in Japan wirst du verbrannt und nicht beerdigt. Es gibt Friedhöfe, aber die sind was ganz anderes als hier. Ja. In jedem Tempel ist ein kleiner Friedhof, aber das sind so die ganz lange Stäbe und halt verbuddelte Urnen. Das Ja. heißt, das ist ganz viel näher, ist alles aufeinander gepackt. Das ist unfassbar schön. Man kann da auch hin. Das ist, natürlich muss man respektvoll dort sein, aber das ist nicht ganz so ein großes Ding, wie wenn man hier auf Friedhöfe geht, dort auf Friedhöfe zu gehen. Aber das ist echt schön, es sind schöne Atmosphären und die gibt es ganz viel. Aber wie gesagt, Friedhöfe in Japan sehen anders aus. Jetzt haben wir aber in der ersten Staffel, Episode 26, Ja, einen Friedhof genau, mit der. einem Typ, mit einem katholischen Geistlichen, der plötzlich einfach aussieht wie ein normaler Friedhof für uns. Und es ist tatsächlich ein echter. Ah Wir sind ja. in Yokohama, wir sind nicht mehr in Tokio, wir Ja, sind nach sie Yokohama waren nach gefahren, aber es Yokohama gibt, in der Folge, ja. genau, und es gibt ganz wenige, also genauso wie das überall auf der Welt war, hast du Enklaven von Orten, wo viele Ausländer gelebt haben. Und Yokohama war so eine Enklave, in der haben viele Ausländer gelebt. Und deswegen ist es auch einer der wenigen Orte in Japan, wo es westliche Friedhöfe gibt. Dort sind westliche Menschen eben begraben. Und zwar fast Ja. ausschließlich. Und da Nefrite, Ja. natürlich in der Serie als Ausländer dargestellt war, geht Naru auch zu einem ausländischen Friedhof. War der wirklich, weil er Masato Sanjoin ist ja kein. Ja, trotzdem war er war dargestellt als, wurde auch immer gesagt, als im Okay. Original, quasi als Gaijin. Aha. Aber ja, deswegen ist sie dort. Und das ist total, und es ist so, Ah, und sie haben weil den nicht. Zusammenhang habe ich nie gehabt. Genau, deswegen ist sie dort, weil sie denkt, Ah. ne, wenn irgendwas hat, wenn er irgendwo bestattet würde, dann doch auf so einem Friedhof. Ah, das erklärt, warum die da hinfahren, ja. Das, genau. Und Nein, das erklärt überhaupt nicht, warum die da hinfahren. Das erklärt, warum ja, Naru natürlich. dahin möchte. Genau, Es genau. erklärt nicht, warum die anderen sagen, wir wollen zum, Naja, sie Usagi wollen möchte essen sie ja gehen dort oder aufmuntern, irgendwie, was genau. weiß Ja, ich. aber das macht es trotzdem Ja. total Sinn, denn weißt du, was denn, was ist noch, wofür ist Yokohama noch berühmt? Nicht nur für Wahrscheinlich diese Chinatown, Friedhöfe, oder? sondern für Chinatown und Ja. für Chinatown mit den ganzen Restaurants. Und tatsächlich ist es halt auch, wir sehen auch die Tore von Chinatown, da läuft Makoto durch und so. Wir sehen Chinatown, Okay. durch die Straße läuft Makoto am Ende durch. Und in der Szene, als sie vor diesem Friedhof stehen, sagt Umino, ich möchte Pekingente essen. Ich habe noch nie Pekingente gegessen. Lass doch mal Pekingente essen. Und Pekingente ist nichts typisches Japanisches. Es ist genauso exotisch wie hier. Es ist aber was Chinesisches. Etwas, Ja. was man in Chinatown in Yokohama isst. Ja. Das heißt, so sehr haben sie sich genau diesen Friedhof Aha. ausgesucht. Genau den in Yokohama. Und dann auch die Restaurants in Yokohama benutzt, Okay. weil es einfach die Folge in Yokohama war. Okay, ja. Aber ja, das sind so Details, wo du denkst, ne, so ein Scheiß-Tor haben wir noch nie gesehen. Aber ja, es gibt es wirklich. Sie sind einfach mal in Folge in einer anderen Stadt. Und es ist alles richtig gemalt. Und ich habe da auch selber Fotos von diesem Tor. Denn ich stand da auch. Gut, ja. Aber ja, deswegen solche Sachen. Das ist jetzt die letzte, die ich mir aufgeschrieben habe für dieses Mal, für die Sachen, die tatsächlich dort waren. Allgemein Also muss man aber auch. für einen Friedhof kann ich noch beitragen, nicht den originalen Namen, in PGSM sehen wir auch so einen Friedhof mit einer Kirche und einem Pfarrer. Da, das ist eine Folge, wo Rey hingeht, um das Grab ihrer Mutter zu besuchen. Da sehen wir auch das einzige in allen Serien, wo wir ihren Namen sehen. Sie heißt Risa. Und das ist auf ihrem Grabstein. Also sie hat nicht so eine Grabstele, sondern sie hat einen Grabstein. Und es kommt ein scheinbar katholisch aussehender Priester und redet mit Rey. Und es ist immer so ein Ding, dass sie sich, also sie trifft sich zum Schluss dort mit ihrem Vater auch mal. Das ist dann aber wieder eine andere Location. Aber diese Kirche, die sehe ich in so vielen japanischen Serien, die habe ich also auch schon in Kamen Rider Kabuto gesehen. Das muss eine echte Kirche sein. Und die scheint für Dreharbeiten sich zur Verfügung zu stellen. Ja. Aber warum jetzt Reis Mutter auf diesem Friedhof bestattet ist, das wissen wir nicht. Ja. Sie haben einfach den Drehort gekriegt, nehme ich an. Ja, ich denke auch. Und Minako ist eine, die scheinbar in ihrer Freizeit in so eine Kirche geht. Oder auch an dem Tag einfach dorthin geht. Das wird aber nie aufgeklärt. Das ist auch nur was aus der Location kommt, glaube ich. Okay, du hattest noch eine gerade... Naja, insgesamt muss ich sagen, ist es ja aber auch spannend, wie sehr häufig wir christliche Geistliche in dieser Serie sehen. Ja. Ne, es gibt die Folge mit der Nonne, später nochmal die Nonne, die Musical-Darstellerin ist, die katholische Schule von Rey. Diesen Geistlichen in dieser Folge, der ja einer der Regenbogenkristallträger ist, in der ersten Staffel. Ich finde das überraschend, wie häufig wir da Nonnen und was weiß ich, ich sehe, wann sieht man in Serien hier mal eine Nonne? Ja, das hat bei uns aber auch andere, ja gut, bayerischen Serien wahrscheinlich, aber das hat bei uns dann einen anderen Hintergrund. Ja, natürlich. Eine andere Exotik, sag ich mal. Ja, eine andere Art von ungewöhnlicher Figur. Genau. Aber ja, das stimmt, das haben sie relativ oft gemacht. Und ich weiß nicht, wie... Ich habe sogar mal Namen von Nonnen in Japan recherchiert, weil ich auch eine haben wollte für eine Story. Und ich glaube, sie haben eine Schwester Angelika oder Angela und es hat historisch solche Namen gegeben dort. Ja, ja. Das ist also nah dran am Original. Genau. Ja, ich wollte abschließen mit so ein bisschen, weil für mich haben die Locations mittlerweile nicht mehr nur Bezug zur Serie, sondern vor allen Dingen ganz doll zur Fanfiction. Weil die Fanfiction, die ich lese und die ich sehr, sehr mag, auch die sind, die sich auch wieder echte Locations nehmen, die in Tokio da sind. Und also, da gibt es natürlich ganz, ganz spezielle Beispiele. Zum Beispiel gibt es von Ugly Jacket gibt es eine Fanfiction, die heißt First Year und sie hat, das finde ich ganz süß, sie hat auf Odaiba Odaiba Decks heißt das Gebäude. Da gibt es eine Retro-Arcade drin. Und diese Retro-Arcade hat auch selber, wenn du dorthin gehst, alte Sailor Moon Arcade-Maschinen aus den 90ern. Also, ja, das ist eine Retro-Arcade, wie man sich da vorstellt, mit ganz alten Flippern und sowas, aber eben halt auch mit diesen alten Sailor Moon-Maschinen. Das ist sowieso schon mal eine, für jemanden, der heute bereist diese Stadt, natürlich auch schon mal, sei in sich schon mal ein kleines Sailor Moon Ausgangspunkt. Aber deswegen ist es ein bisschen immersiv und weil sie dann eben genau diese Arcade auch benutzt, wo dann eben ihre Charaktere drauf rumspielen. Da gibt es relativ viele solche Sachen. Oder in einer anderen Geschichte, die sogar für mich geschrieben wurde von Queen Risa, wo sie sich ein koreanisches Restaurant ausgesucht hat, das auch direkt in der Nähe von Kimichan Square, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, ist, dass ich dann später auch benutzt habe und in Konfetti reingepackt habe. Das sind so die wandern, diese Locations. Einer guckt sich sie aus, eine andere merkt, es war echt und dann benutzt man sie wieder. Und das finde ich eine total, süße Entwicklung. Ja, ja, deswegen, dass viele von uns die benutzen und auch immer wieder. Und dann gibt es natürlich eben so Sachen, die stehen einfach für Japan und die sind genauso, wie sie in der Serie auftauchen, kommen sie in der Fanfiction total vor. Und das sind eben so Sachen wie eben die Konbinis. Die meist, also jeder, der Fanfiction schreibt und tatsächlich das wirklich in Japan settet oder schon mal in Japan war. Es gibt ja sehr, sehr viele, die eben auch schon, die schreiben, die Auslandssemester in Japan gemacht haben und so weiter. Da wird ein Kombini drin vorkommen. Das sind diese Quickie-Marts, wenn man das wenn man Simpsons-Sprache benutzen möchte. Das sind diese kleinen, es sind keine Supermärkte, das ist auch kein Kiosk, also weder ein Späti noch ein Supermarkt, es ist was dazwischen, wo man so ein bisschen alles, aber die gehören so tief Ja. verwurzelt in die japanische Kultur und da passiert auch alles. Da holen die ihre Post ab, da kriegen die ihre Post hingeschickt, da gibt es Event-Tickets, da gibt es die Drucker, wo du die Sachen ausdrucken kannst, alles, was wir so beim DM von Foto ausdrucken und so macht, macht man dort auch im Kombini. Und dort ist ein Geldautomat drin, das heißt, dort gehst du auch dein Geld abheben. Und die sind vor allen Dingen, sind die mega gut gemarketet in dem Sinne, dass die Marktforschung betreiben, was sind tatsächlich die Produkte, die die Leute, die hier wohnen, kaufen und genau nur die einkaufen. Das heißt, die sind total gecatert für ihre kleine Mini-Einzugsfläche. Und ich möchte auch Kombinis in Deutschland. Ganz davon abgesehen, ich möchte auch Kombinis in Deutschland. Aber ja, Kombinis gehören total in das japanische Bild und die wirst du auch wenn du sie nicht so ganz so häufig in Sailor Moon selber siehst, trotzdem natürlich eben diese Seven Marts und was weiß ich, immer mal wieder, siehst du sie unfassbar in Fanfiction. Das ist so einer der Punkte. Purikura ist ein anderer Punkt. Das sind Fotostreifen, die es in Arcades gibt, die ganz bunt sind, die machen die Augen so ein bisschen größer und dann schreibst du halt drauf mit digitalen Stiften. Auch was ganz Japanisches. In Fanfiction unfassbar häufig Die finde. sieht man manchmal gepostet von Genau, Schauspielerinnen. genau. Genau, das ist, sieht man ständig. Und Ja. dann gibt es halt Soft Ice Cream ist bei denen und diese Fruit Parfaits, die wir auch ganz oft gezeichnet sehen, wo wir denken, was sind denn das für krasse, krasse Eisbecher? Ist einfach, so sehen einfach Eisbecher in Japan aus. Die mit Cornflakes gefüllt, dann ist da meistens eher Soft Ice Cream drauf und dann ist da ganz viel Obst drauf getürmt. Und was die essen, wie die essen, die Bento-Boxen, dass die eben auch wenn die im Shinkansen, wenn die im Zug irgendwo hinfahren, essen die immer aus Bentos. Und es ist eine Tradition eben, Ekiben heißt das. Das sind Bento-Boxen, die du direkt am Bahnhof kaufst, die direkt für diese Zugfahrt gemacht ist. Und für Japaner gehört einfach zum Zugfahren eben auch Ekiben essen. Und das sehen wir auch häufig. Und solche Sachen sehen wir aber auch total häufig in Fanfiction. Wir sehen die Schreine. Wir lesen total häufig von der Toyo-Edo-Line, auch wenn sie nie wirklich explizit erwähnt wird in der Serie. Aber die Toyo-Edo-Line ist eine der beiden Bahnlinien, die an der Asabu-Juban Station, die wir seit Crystal kennen, fährt. Das heißt, dort fährst du mit der Metro. Wir lesen von der JR, das ist kurz für Japanese Railways. Da gibt es quasi die S-Bahn von, aber auch den Shinkansen. Wir lesen unfassbar häufig von Shibuya, auch obwohl Shibuya niemals erwähnt wird in der Serie. Wir sehen Shibuya immer mal wieder, aber es wird nie erwähnt. Und Shibuya ist so das große Einkaufs-Innenstadt-Partyviertel, Stadtteil von Japan und vor allen Dingen auch sehr, sehr nah in der Nähe. Auch das bekannteste, glaube ich, der Ja, bekannteste total. Stadtteil. Genau, also es gibt noch ein paar andere und es gibt auch noch ein paar speziellere und mehr hipster-taunigere als Shibuya. Shibuya ist vor allen Dingen auch relativ teuer. Aber Shibuya ist so doch das Größte und vor allen Dingen das Jüngste. Ginza gibt es auch noch. Ginza ist auch noch ein Vergnügungsviertel, aber da gibt es dann eher die Oper und solche Sachen. Und ist dann noch mal teurer. Da gibt es dann die Gucci-Läden und so weiter. Aber in Shibuya ist alles ein bisschen jünger. Das heißt, wir lesen Shibuya sehr, sehr häufig, obwohl es kein einziges Mal erwähnt wird. Einfach weil natürlich diese Serie ein Setting, ein Tokyo-Setting hat. Also hat auch die Fanfiction Tokyo-Setting. Und deswegen ist es sehr, sehr einfach, dieses Setting zu expandieren. Denn Ich man finde es nimmt natürlich trotzdem ein. nicht einfach, sowas zu schreiben. Wenn man mal Vor allen ein. Dingen, wenn man noch nicht da war, ja. Ja, vor allem auch, wie benutzen das wirklich japanische Teenager? Gehen die einen Kaffee trinken mit einer Bekannten in ein Café? Oder würden sie sich das aus dem Automaten holen und sich irgendwo draußen hinsetzen? Was wird wirklich gemacht? Wir sehen beides. Geht Sailor beides. Moon holt Kuchen Geht beides, und isst ja. den Kuchen mit Minako im Riesenrad, also unterwegs. Sie geht nicht in ein Café mit ihr. Aber das hat auch damit zu tun, dass sich Minako nicht so in der Öffentlichkeit zeigen kann in PGSM. Und Trotzdem haben wir wir den sehen sie Fruit aber, Parlor, wo ja die eben, ständig wir sehen sie rumhängen, ne? im Crown, aber auch ständig oder in anderen kleinen Cafés spontan in einen Café gehen und sich da hinsetzen. Und Also da ich sehr viele Mädels in solchen gesehen habe, würde ich mal unterstellen, dass man als Teenager tatsächlich in Cafés geht. Und es ist auch vor allem gerade dieses... Was haben die für ein Budget? Ja, das ist tatsächlich total niedlich, weil gerade dieses mit diesen Fruit Parfaits, man sieht sich sehr häufig Jugendliche einteilen. Mhm. Ja. Das sind so, ne, das ist süß, aber das ist so, ja, also das wird wirklich gemacht. Das verstehe ich dann aber auch. Ja. Ich meine, klar, ich war auch irgendwann mal im Kaffeealter und wenn man dann die Schule, wenn man alt genug war, um Schulgebelände verlassen zu dürfen, dann gab es nebenan die Bäckerei. Aber da habe ich eben auch schon, also mit 14 hätte ich das finanziell nicht gestimmt oder mit 15 ständig irgendwo Kaffee zu trinken oder Eis zu essen. Also ich muss sagen, ich war sehr viel so mal in einem Café und im Kino, aber ich habe auch dann einfach nichts anderes gekauft. Das war dann, da habe ich dann mein Taschengeld für benutzt. Mhm. Das war dann, ist bis heute auch noch mein Luxus in meinem Leben. Wenn ich mir was Gutes tun möchte, gehe ich mit jemand Lieben in einen Café. Aber das ist auch was, wo ich merke, da zum einen von Land zu Land große Unterschiede, zum anderen sind ja viele von den Sailor Senshi, also von Makoto ist die einzige, von der wir nicht wissen, wie es bei ihr finanziell aussieht. Und bei allen anderen sieht es finanziell ziemlich gut aus, das wissen wir. Ja, genau. Und wie hoch ihr Taschengeld ist, wissen wir nicht, aber mit Freundinnen, sie sind ja auch auf Beret und da gibt es den Tee umsonst. Trotzdem und, sehen wir aber auch zum Beispiel Usagi sehr, sehr oft in der Serie, zum Beispiel in der Super-S-Folge mit Ikuku, ich glaube, das ist sogar eine der allerersten Super-S-Folgen, wird es thematisiert, wie Usagi die ganze Zeit irgendwie Sachen einkaufen geht und so weiter, um ihr Taschengeld aufzubessern, weil sie ihr Taschengeld alles am ersten Tag verballert hat. Ja, das ist oft ein Thema, dass sie sagt, ich habe schon alles ausgegeben, Genau, aber das heißt, sie hat halt auch Wege, dann trotzdem was zu tun, um wieder dran zu kommen. Das heißt, es ist schon thematisiert, sie hat keine Endlosquelle an Geld, aber sie gibt es sofort aus. Mhm. Impulsiv, ja. Ja, aber generell, so, es gibt ja viele diese Stories, wo nicht sie miteinander ins Café gehen, sondern mit jemandem, den sie gerade erst kennenlernen. Mhm. Man trifft jemand Neues, geht man mit dem jetzt in ein Café oder nicht? Das sind so Dinge, die weiß man einfach nicht. Ja. Oder dass kein Trinkgeld gegeben wird in Japan. Das ist auch was, das habe ich auch erst rausgefunden, da habe ich schon sehr viele Fanfics geschrieben gehabt. Ja, absolut. Also das sind auch wenn du in Japan warst, ich bin mir sicher, ich habe auch noch sehr, sehr viele Blunders in meinen drin, die so einfach nicht stimmen, da ich natürlich einfach nur von meiner Erfahrung als schreibe. Ja. Aber trotzdem ist es was ganz, also man merkt schon, wenn der Autor dort war. Und ich lese natürlich mal vor allen Dingen Usagi und Momotaro, weißt du ja. Aber da gibt es gerade in denen, die jetzt aktiv sind, gibt es doch einige, die länger da waren. Die dort, also zwei, die dort Auslandssemester gemacht haben, Antigone 2 und Irritable Vowel, die beide einfach wirklich so schreiben, wie es dort ist. Ja. Andere, Ugly Green Jacket eben auch, die dort schon öfter im Urlaub waren. Und man merkt es. Und dann gibt es die Leute, die anderen kennen und die sehr viel fragen und die das sehr, sehr gut emulieren können. Und das finde ich klasse, wenn du Leute hast, die du sowas wirklich fragen kannst. Genau. Ich habe natürlich meine Storys zurückdatiert, wenn ich PGSM schreibe, zum Beispiel in die Zeit, wo die Serie gespielt hat. Und das ist schwierig. Wenn ich 10 Jahre nach vorne datiere, dann geht's wieder. Ja. Weil dann musst du dir eben die Technik aus der Zeit. Technologie ist das, wo man am schnellsten datieren kann, wo man ist. Also ich schreibe tatsächlich, ich schreibe ihn jetzt. Immer. Ja. Auch wenn ich auch in Episoden schreibe. Meine, die Texten und die benutzen die heutige Technologie, ganz klar. Und die googeln und das ist was 2003 auch noch nur in einer Episode stattfindet, dass man im Internet was sucht. Ja, genau. Nein, in zwei. In zweien? Okay. In zweien. Wir haben einmal das mit der Diskette und dann haben wir, wie Mamoru dann später an einem Laptop hängt und sage ihm mit riesengroßen Augen, Kopf über ihrem Lohn, ich suche jetzt im Internet. Von welcher Serie redest du gerade? Vom alten Anime. Vom alten Anime, ja. Und in der Live-Action gibt es einmal eine Veranstaltung, die so als ein Look also eine astronomische Veranstaltung, da werden Planeten aufgezählt und die wird im Internet inseriert und Ami findet das und sie sagt, okay, das ist eine Falle. Und das war auch eine Falle. Und das war ganz offensichtlich auf die Sailor Senshi zugeschnitten, aber man musste es im Internet erstmal finden. Und das ist aber das einzige Mal, dass irgendjemand irgendwas im Internet sucht und findet. Und das war 2003, wo wir eigentlich schon alle online waren. Mehr oder weniger. Und wir haben das zweimal, haben wir das immer. In der neuen Serie weiß ich nicht, wie es da ist. Doch, durchaus. Also dort haben wir, Weil. Usagi hat einen Laptop, der ist rot und hat ein Häschen drauf. Na. Ja, es geht nicht ohne. Genau. Du kannst nicht die Technik von 1993 von Genau. Manga-Zeiten übernehmen in. Wobei, ehrlich gesagt, die Manga-Technik mit ihren Kommunikatoren, die wäre noch verkraftbar. Ja, Aber da sind aber so Sachen dabei, das ist mir letztens niemals erst irgendwas im aufgefallen. Internet zu recherchieren, ist einfach heute nicht mehr vorstellbar. Ja, mir ist letztens erst aufgefallen, dass ein Super S Usagi und Mamoru Pager haben für gegenseitig. Aha. Mit so Das kleinen, war ne? ein Ding. Das war Ja. nervig. Ja. Ja. Aber ja, sowas. Und das ist mir noch nie Tragbarer Twitter. aufgefallen. Ja. Aber das war wirklich eine Modeerscheinung hier auch. Ich habe Ja. keinen gehabt und das hat dann manche Leute irritiert, die mich anpagen wollten und ich sagte, ich kaufe das Ja. nicht. Ja. Wo dann bestimmte Freundeskreise das unbedingt untereinander immer haben mussten und das war auch was, wo ich dachte, ich habe ein Handy, ich möchte nicht noch ein Gerät. Ja. Hatte ich da ein Handy? Nein, ich hatte überhaupt kein Handy zu der Zeit. Ich hatte Telefon und E-Mail. Ich hatte E-Mail, genau, damals lief viel über E-Mail. Mailinglisten, Diskussionsforen, das waren Zeiten. Ja. Ja. Ja. Aber ja, das war's. Das waren jetzt meine Locations, die ich so. Wir schweifen schon wieder ab. Ja. Ja, total schön fand. Ja, Aber aber. es sind nicht alle. Also, ne, es gibt noch unfassbar mehr. Das sind jetzt die in den Was ich letzten schön beiden finde, Folgen. locationmäßig finde ich auch noch ein Schlusswort, um mal den Bogen wieder hier zu kriegen. Wenn Sie rausgehen aus Tokio, aufs Land, diese Episode, wenn zum Beispiel Makoto oder Rei in die Berge fahren oder wenn sie an den See fahren, Usagi mit ihren Eltern oder Rei hat einen Cousin, der als Töpfer irgendwo draußen, wo ganz anders lebt. Das war, glaube ich, auch ländlich. Das finde ich auch Ja, immer sehr, finde sehr ich auch schön. total schön. Ja, muss ich Wenn wir auch sagen. Berge Finde ich sehen auch und Wälder. nicht nur, also wenn wir in den 90ern bleiben, aber andere Anime. Ja. Es gibt, also Hakone heißt der Ort. Das ist ein Bergort mit ganz vielen Onsen direkt an Tokio dran. Aber mega schön. Das ist der Schauplatz von Neon Genesis Evangelion. Tokio, also Neo Tokio 3 quasi, Ah, okay. Aha. ist Hakone. Okay. Und die Berge und alles ist auch genau abgezeichnet. Und aber deswegen, ja, du kannst deinen Japan-Urlaub komplett nach Anime-Locations planen. Ja. Das würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja. Mit ein oder zwei Ausnahmen, wenn mich Ja. dann noch was sonst aus anderen Gründen interessiert. Aber Ja. wahrscheinlich hätte ich immer erst mal den Bezug zu irgendwas, was ich im Fernsehen gesehen habe. Total. Aber ja, wie gesagt, auch dieses, den Anime, ich habe immer noch nicht, vom letzten, eine Woche, aber ich habe immer noch nicht, weiß, wie er heißt, aber den mein Mann eben gerade guckt, wo ich immer noch mal mitgucke, aber ich bleibe immer hängen, wenn sie gerade an Location sind, die ich kenne. Ja. Wie eben Azabu-Juban, als das Ja. in, also, ne, wie gesagt, das ist futuristisch, da ist ja an sich ist Tokio relativ zerstört, aber man sieht die Sachen trotzdem und es sind die richtigen Locations und das packt mich schon. Ja, okay. Dann schließe ich das Thema damit für heute ab. Es waren so viele Sachen drin, mit denen hätte ich niemals gerechnet, dass die wirklich an echten Orten in Tokio abgeschaut Ja. sind und dort wirklich. Der Doomtree. Der Ja, Doomtree gewinnt für ja. mich. Ja. Und die Mugen Academy ehrlich gesagt auch. Ja. Also das sind einfach so Dinge, die so überhaupt nicht echt aussehen im Anime und die sind dann doch echt. Ja. Ja. Also dann vielen Dank, Flora. Sehr, sehr gerne. Sag nochmal, wo man dich im Internet findet. Man findet mich auf AO3, auf Tumblr und auf fanfiction.net überall unter dem Penname Flora One. Ja, geht hin und lest ihr Zeug. Das sind die schönen Bilder von den Locations und das sind die schönen Fanfictions, über die wir geredet haben. Ja. Dann genau, auf meinem Blog kann man noch, wenn man sich vor allen Dingen Locations angucken möchte, wie beim letzten Mal auch, unter dem Hashtag Flora in Japan navigieren. Lohnt sich. Kann ich nur empfehlen. War für mich, glaube ich, eine der ersten Posts von dir, wo ich hängen geblieben bin und auf dich aufmerksam geworden bin, lange bevor wir gepodcastet haben. Mhm. Das hat sich sehr eingeprägt. Okay, ja. Dann wir haben noch viele, viele Themen. Ja. Und es geht noch weiter mit Japan-Themen, es geht noch weiter mit anderen Sailor Moon-Themen. Und ja, es hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!